Ja, da wurde ich ja, ich ja. Ach, ja, was geht? Ja, wenn man mal ist, ist es so gedüsselt worden. We ain't no, we ain't no, we ain't no, we ain't no, we ain't no.